Und das Deutschland, das ich kenne, liegt in einem schwer verrauchten Festzelt, wo ein verfetteter Zeitsoldat seine verfressene Freundin festhält. Stellte gerade fest, dass eines der Wörter ein doppeltes S enthält. Absicht oder nicht, kein Plan, folgt mir in das Festzelt. Sie singen, sie liebt den DJ, sie liebt den DJ wirklich. Und der DJ nennt sich Flash, obwohl sein echter Name Birk ist. Aber Flash, ein ziemlich cooles Wort, dazu auch noch auf Englisch. Jeden, der lebt, ist ein einziges langes Gefängnis. Aber hier kann man ja mal aussprechen, was man sonst nicht sagen darf. In seiner Stonewash-Jeans klebt ein kleiner Fleck voll Samensaft. Mit Hilfe einiger Klaren schafft er es, Damen nahe zu kommen. Sie macht so auf und aber doch wird nachher einfach genommen. Und das ist, wo ich herkomme, das ist, wo ich herkomme, das ist, wo ich herkomme. Schön für dich, du Hurensohn, das ist, wo ich herkomme, das ist, wo wir herkommen, das ist, wo du herkommst. Schön für dich, du Missgeburt, und das ist, wo du herkommst, das ist, wo ich herkomme, das ist, wo wir herkommen. Schön für dich, du behinderter Spaß, das ist, wo ich herkomme, das ist, wo ich herkomme, das ist, wo wir, das ist, wo wir, das ist, wo wir herkommen. Germany. Deutschland, das ich kenne, ist deine Bushaltestelle eingeritzt. Deutschland stinkt, jemand hat in die Bushaltestelle reingepisst. Auf weiter Sicht nichts außer Justin, Patrick und Sandy, die ihre anämischen Körper scharren um ein internetfähiges Handy. Sie trinken dabei Cola Wein, kohlensäurehaltigen Fruchtwein. Sandy sagt zu Patrick, sie wird heute sehr gern Wurf sein. Patrick fingert aus der Tasche seiner Jetlag ein halbes Gramm Gras, das sie mit Rancho Tabak rauchen, den er geklaut hat von Justin Spa. Und so schweigen die drei und spucken schüchtern Pfützen auf den Boden. Und Justin muss nach Hause, Patrick hat Druck auf den Hoden. Sie legen sich auf den Boden, er kommt durch ihre Hose. 9 Monate später kommt Ronny, doch Ronny ist kein Name, nein, Ronny ist eine Prognose. Das ist, wo ich herkomme, das ist, wo wir herkommen, das ist, wo du herkommst. Schön für dich, du Bastard, das ist, wo ich herkomme, das ist, wo wir herkommen, das ist, wo ich herkomme. Schön für dich, du Krüppel, das ist, wo ich herkomme, das ist, wo wir herkommen, das ist, wo ich herkomme. Schön für dich, du Spastiker, das ist, wo ich herkomme, das ist, wo wir herkommen, das ist, wo du, das ist, wo du, das ist, wo du herkommst. Germany. Das Deutschland, das ich kenne, tritt bei einer Möbelhauseröffnung auf, läuft betrunken im Club aus jeder Körperöffnung aus. Das Deutschland, das ich kenne, hat sich Hip-Hop auf den Arm tätowiert und schlägt einen Mann in der Bahn kaputt, weil er Spaß nicht für ihren Kram interessiert. Das Deutschland, das ich kenne, hat keine Gangster-Kultur. Deutsche Gangster hören nicht Tupac, sie hören Onkels oder Pur. Und das Deutschland, das ich kenne, trägt einen schlecht sitzenden Anzug, reserviert sich Plätze am Goldstrand mit einem schwarz-rotfarbenen Handtuch. Das Deutschland, das ich meine, hat sich ein Fun-T-Shirt angezogen, schlägt sich mit ernster Miene, hat sich gerade so angeboten. Das Deutschland, aus dem ich kommen mag, Sammy Deluxe, weil er Rap macht, auf den Tisch haut, weil er sagt, so wie es ist. Und das ist, wo ich herkomm, das ist, wo wir herkommen, das ist, wo du herkommst. Schön für dich, du Arschloch, das ist, wo ich herkomm, das ist, wo wir herkommen, das ist, wo ich herkomm. Schön für dich, du Missgestalt, und das ist, wo ich herkomm, das ist, wo wir herkommen, das ist, wo du herkommst. Schön für dich, du Bastard, das ist, wo ich herkomm, das ist, wo wir herkommen, das ist, wo du, das ist, wo du herkommst. Und das ist, wo ich herkomm, du Hurensohn, das ist, wo ich herkomm, das ist, wo ich herkomm, das ist, wo ich herkomm. Germany.